Dann ist es nicht nur ein Problem von Facebook, aber vor allem ein Problem von Facebook. Denn wohl kein anderes soziales Netzwerk, zumindest kein deutsches, geht derart freizügig mit den Daten seiner Nutzer um, wie der Marktführer aus den USA. Gerade gestern Nacht hatte Facebook bekannt gegeben, dass es die geplante Änderung der Nutzungsbedingungen im Großen und Ganzen wie geplant ändern will. Danach können die 400 Millionen Nutzer diesen neuen Bestimmungen explizit widersprechen. Tun sie das aber nicht, kann Facebook Name, Geschlecht, Profilfoto etwa und den momentanen Aufenthaltsort an andere Webseiten weitergeben, ohne die Nutzer nochmals zu fragen, sagt Falk Lücke vom Verbraucherzentrale Bundesverband und dort auf soziale Netzwerke spezialisiert. Mit diesen neuen Datenschutzbestimmungen wäre es so, dass Facebook eigentlich mit den Daten, die man selbst oder jemand anders über einen bei Facebook eingibt, eigentlich tun und lassen kann, was es möchte. Es nimmt sich damit wirklich eine ganz schöne Menge heraus. Die Stiftung Warentest bezeichnet die Datenschutzbestimmungen von Facebook bereits heute als mangelhaft. Jetzt will Facebook noch einen Schritt weitergehen. Begründung: Das Unternehmen will den Nutzern die Möglichkeit geben, Zitat, auch außerhalb von Facebook nützliche Erfahrungen im sozialen Bereich machen zu können. Zitat Ende. Werden die Richtlinien wie geplant geändert, gilt, meldet man sich bei Facebook an und surft zu einer anderen Webseite, könnte Facebook dieser Webseite etwa Namen, Profilfoto, Geschlecht und Aufenthaltsort mitteilen, ohne den Nutzer zu fragen und ohne ihn darüber zu informieren. Das verstoße eindeutig gegen deutsches Datenschutzrecht, sagt Verbraucherschützer Falk Lücke. Und deutsches Recht gelte auch für Facebook, weil das Unternehmen Dienste in Deutschland anbiete und auch eine Vermarktungseinheit hier in Deutschland unterhalte. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte Facebook wegen seines Umgangs mit Nutzerdaten bereits abgemahnt. Jetzt stünden weitere Konsequenzen an, sagt Verbraucherschützer Falk Lücke. Die weiteren Schritte sind zum einen die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens gegen das Nichteinhalten der Unterlassungserklärung, die Facebook uns gegenüber abgegeben hat. Und natürlich in einem weiteren Schritt behalten wir uns vor, gegen Facebook zu klagen. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, CSU, schreibt ja in ihrem offenen Brief, aus dem Spiegel Online zitiert, es sei erstaunlich, so Aigner mit Blick auf die neue Datenschutzrichtlinie, dass Facebook nicht gewillt ist, die bestehenden Mängel am Datenschutz abzustellen, sondern stattdessen noch weitere Eingriffe vornehme. Facebook müsse sicherstellen, dass die persönlichen Daten aller Mitglieder umfassend geschützt werden. Geplante Änderungen der Nutzungsbedingungen müssten allen Mitgliedern, Zitat, klar und deutlich bereits vor jeder Änderung mitgeteilt werden. Die PR-Agentur, die für Facebook Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland macht, wollte zu Aigners Forderungen und den geplanten Änderungen der Datenschutzrichtlinie keinen Kommentar abgeben. Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass soziale Netzwerke sehr viele Vorteile haben. Viele neue Kontakte zu Menschen, die man so nie getroffen hätte, kurze Kommunikationswege, mehr Austausch. Ein Test der Stiftung Warentest ergab, dass alle sozialen Netzwerke Mängel aufweisen. Deutsche Anbieter schnitten jedoch noch vergleichsweise gut ab. Verbraucherschützer Falk Lücke rät daher davon ab, Facebook zu nutzen und lieber, wenn denn schon, zu einem deutschen Anbieter zu gehen. Aber auch für deutsche Anbieter wie StudiVZ gelte eine einfache Faustregel, so Falk Lücke. Ich sollte in sozialen Netzwerken nur das von mir preisgeben, bei dem ich auch überhaupt kein Problem damit hätte, wenn es am nächsten Tag auf der Titelseite meiner Tageszeitung stehen würde, im Fernsehen gesendet würde oder im Radio vorgespielt werden würde. Wenn ich damit kein Problem habe, dann darf ich diesen Inhalt dort eigentlich auch veröffentlichen. Bei allem anderen sollte ich dort sehr, sehr aufpassen, insbesondere bei solchen Dingen, die auch Dritte betreffen, wenn ich etwas über eine Person schreibe oder ein Foto veröffentliche, auf der andere Personen enthalten sind, dann sollte ich da erst noch einmal nachfragen, ob das denn auch für diese Person in Ordnung ist. Es ist also nicht nur ein Problem von Facebook, aber vor allem ein Problem von Facebook, und allen sollte bewusst sein, dass soziale Netzwerke sehr viele Vorteile haben, aber eben auch Risiken bergen, und darauf sollte jeder gefasst sein und diese sozialen Netzwerke eben auch als Teil des Internets und Teil der digitalen Öffentlichkeit betrachten. Und damit zurück nach Köln.